Fünftes Kapitel. Die Aufhebung des Jesuitenordens durch Clemens XIV. Im Jahre 1773. Markante jesuitische Fälschungen, Urteile über den Orden. Die im Orden bestehenden Missstände haben zum päpstlichen Eingreifen und schließlich zu seiner Aufhebung durch Clemens XIV. Geführt. Das ist gesichertes Ergebnis geschichtlicher Forschung. Nach jesuitischer Darstellung allerdings ließ sich der schwache Papst gebrauchen als Werkzeug der bourbonischen Höfe, die den verhassten Orden vernichten wollten. Wer das Charakterbild Clemens XIV. Aufmerksam betrachtet, findet nichts von Schwäche. Zumal in der Angelegenheit des Jesuitenordens hat er mit Ruhe, Klarheit und Bestimmtheit gehandelt und in keinem Augenblicke des langwierigen Hin und Her hat er Festigkeit eigener Entschließung vermissen lassen, trotz Drängens der bourbonischen Höfe. Dies Drängen ist unzweifelhaft, aber gerade in ihm liegt der Hauptbeweis der Schuld des Ordens. Viel zu wenig hat man bisher diesen Schuldbeweis gewürdigt. Waren denn nicht die Jesuiten seit zwei Jahrhunderten allmächtig an den bourbonischen Höfen? Waren nicht seit Generationen Glieder des Jesuitenordens in fast ununterbrochener Reihenfolge Beichtväter der bourbonischen und ebenso der portugiesischen Könige und Königinnen? Und doch erhob sich gerade aus den Reihen und Höfen, in denen der Orden fast allein bestimmenden Einfluss besaß, immer lauter und stürmischer der Ruf nach seiner Aufhebung. Der ursächliche Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen liegt denn doch auf der Hand. Die politische Macht des Ordens, sein Eingreifen in alle inneren und äußeren Verhältnisse der betreffenden Länder, war zum Joche geworden für Könige, Regierungen und Volk. Der Wille zur Abschüttelung regte sich. So ist der Jesuitenorden, wie ich schon einmal hervorgehoben habe, seinem eigenen Tun und Treiben zum Opfer gefallen. Die Politik, deren verschlungene Fäden er entgegen seinen Satzungen in die Hand zu bekommen suchte, ist ihm zum Verhängnis geworden. Und diejenigen, die am bereitwilligsten seiner religiösen Führung sich überlassen hatten, wandten sich am heftigsten gegen ihn, als sie das Unheil erkannten, dass der Orden unter dem Deckmantel von Religion in alle weltliche und politische Kreise brachte. Das ist das wahre Gesicht der bourbonischen Machenschaften gegen den verhassten Orden. Andere Ursachen kamen hinzu. Starr und unveränderlich, jeden Fortschritt ablehnend, war der Jesuitenorden stehen geblieben auf dem Bildungsstandpunkt seiner Entstehungszeit im 16. Jahrhundert. Sit ut est aut non sit, galt auch von seinem Schul- und Unterrichtssystem. Das Wehen und Brausen neuer Forderungen drang nicht in die hermetisch abgeschlossenen Räume seiner Studienordnung. Um ihn her pulsierendes Leben übertrug keinen Keim in sein mit dem Schutte von Jahrhunderten bedecktes wissenschaftliches Erdreich. Lauter und lauter erhoben auch Freunde ihre warnende Stimme. Der Orden hörte nicht. Sich und das Seinige hielt er für vollkommen, keiner Besserung bedürftig. So flutete denn die Zeit über ihn hinweg. Ich werde Zeugnisse dem Orden wohlgesinnter Männer vorlegen, die unzweideutig bekunden, dass vom Standpunkt der richtigen Fortschrittes aus sein Schicksal verdient war. Und endlich kamen hinzu alle Übel und Missstände, die wir schon kennengelernt haben. Sucht nach Ehre, Ruhm und Reichtum, die selbst ein dem Orden so anhängliches Glied wie Cordara als Ursache des hereinbrechenden Strafgericht Gottes bezeichnet. Der aus Verachtung entstehende ewige Streit mit anderen Ordensgenossenschaften, brutaler, nur sein Interesse suchender Egoismus und so weiter und so weiter. Niemand hat vollständiger und klarer alle Übelstände des Ordens, welche Ursache der Katastrophe waren, namhaft gemacht als Clemens XIV. In seinem Aufhebungsbreve Dominus ac Redemptor vom 21. Juli 1773. Deshalb lege ich das Aktenstück in seinen entscheidenden Sätzen vor. Nach kurzer Einleitung über die Aufgabe der Päpste als Stellvertreter Christi für den Frieden zu sorgen, ergeht sich der Papst in langen Ausführungen über die geistlichen Orden, ihr Wesen, ihren Nutzen, ihre Abhängigkeit vom Papsttum und über das Recht der Päpste, sie, falls die Verhältnisse es fordern, aufzuheben. Aus der Geschichte werden Beispiele der Ausübung des Aufhebungsrechts angeführt. Dann wendet sich der Papst dem Regularorden der Gesellschaft Jesu zu. Seine Stiftung, die vielen Privilegien, die er von früheren Päpsten erhalten hat, werden erwähnt. Aber aus dem Wortlaute der apostolischen Konstitutionen ersieht man deutlich, dass in dieser Gesellschaft fast schon von Anfang an der Same der Zwietracht und Eifersucht in verschiedener Form in die Höhe geschossen ist, nicht allein unter den eigenen Gliedern, sondern auch in Bezug auf andere Regularorden, den Weltklerus, Akademien, Universitäten, öffentlichen Gymnasien, ja selbst in Bezug auf die Fürsten, in deren Gebieten die Gesellschaft Jesu Aufnahme gefunden hatte. Diese Streitigkeiten und Zerwürfnisse entstanden teils über Beschaffenheit und Natur der Gelübde, über den Zeitpunkt der Zulassung zu den Gelübden, über die Gewalt, Mitglieder zu entlassen oder sie zu den heiligen Weihen zuzulassen, ohne genügendes Amtseinkommen und ohne feierliche Gelübde, entgegen den Dekreten des Konzils von Trient und unseres heiligen Vorgängers Pius V. Teils über die absolute Gewalt, die der Generalvorsteher dieser Gesellschaft sich zuschrieb, und über andere Sachen, die sich auf die Regierungsform der Gesellschaft beziehen. Teils über verschiedene Lehrpunkte, über die Schulen, über Ausnahmestellungen und Privilegien, von denen die Bischöfe und andere kirchliche und weltliche Würdenträger behaupten, sie seien ihrer Jurisdiktion und ihren Rechten schädlich. Schließlich fehlte es keineswegs an schwersten Beschuldigungen, die man den Mitgliedern dieser Gesellschaft machte und welche die Ruhe und den Frieden des christlichen Gemeinwesens störten. Daraus entstanden viele Klagen gegen die Gesellschaft, die, verstärkt durch das Ansehen einiger Fürsten, in Berichten an Paul IV., Pius V. und Sixtus V., unsere Vorgänger verehrungswürdigen Andenkens, gelangten. Darunter befand sich Philipp II., berühmten Andenkens, der katholische König von Spanien, der seine eigenen schwerwiegenden Gründe und die Vorwürfe und Streitpunkte, die von der spanischen Inquisition bei ihm gegen die übermäßigen Privilegien der Gesellschaft und gegen ihre Regierungsform vorgebracht und von einigen durch Wissenschaft und Frömmigkeit hervorragenden Männern aus der Gesellschaft Jesu bekräftigt wurden. Unserem Vorgänger Sixtus V. vorgetragen und bei ihm betreiben ließ, dass er eine apostolische Visitation der Gesellschaft beschlösse und anordne. Unser Vorgänger Sixtus billigte die Wünsche und Bestrebungen des Königs Philipp, da er erkannte, dass sie aus höchstem Gerechtigkeitssinne hervorgingen, und er ernannte zum apostolischen Visitator einen durch Klugheit, Tugend und Wissenschaft sehr empfohlenen Bischof und setzte außerdem eine Kongregation einiger Kardinäle der Heiligen Römischen Kirche ein, die dieser Angelegenheit ihre angespannte Aufmerksamkeit widmen sollten. Aber da Sixtus V. frühzeitig starb, so verflüchtigte sich ein sehr heilsames Vorhaben und es blieb ohne jede Wirkung.